Sie ging. Und plötzlich hatte der Tag ein Loch. Und so bat ich um die Rechnung und zahlte. Ich wanderte zurück zu dem verratzten, verkatzten Albtraum von einem Haus, in dem die Mortons vegetierten. In die Familiengruft mit ihren Moderdüften. Nur die Tür zu öffnen, kostete mich schon Überwindung. Ich stahl mich leise zu meinem Zimmer, in welchem ich jemand vorfand, andächtig über meine geöffnete Reisetasche gebeugt. Ich besah mir das fleißige Tun einen Augenblick, dann sagte ich, »Kann ich Ihnen suchen helfen, Delia?« Das war der zweite Teil der Kriminalreihe »Die schwarze Kerze« von Edward Boyd. Es sprachen Steve Gardiner, Hans-Jörg Felmy, Jimmy Morton, Horst Michael Neuze, Wilfried Morton, Hans Kaninenberg, Romilly Forster, Wolfgang Reichmann, Eugene McInnes, Fritz Leo Lirz, Inspektor Gordon, Werner Runzagen, Bibliothekarin, Karin Buchali, Lindy Marshall, Helga Zekra. Die Regie hatte Gustav Burmeister. Den dritten Teil dieser Kriminalreihe hören Sie am kommenden Samstag, dem 16. Mai, um 21 Uhr, ebenfalls im zweiten Programm.